Es kommt mir gar nicht richtig vor, sagte die arme Alice, und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. Ich muss doch klarer sein und ich werde in dem alten kleinen Hause wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben und ach, so viel zu lernen. Nein, was nehme ich mir vor? Wenn ich klarer bin, will ich hier unten bleiben. Es soll Ihnen nichts nützen, wenn Sie die Köpfe zusammenstecken und herunterrufen, komm wieder herauf, Herzchen. Ich will nur hinaufsehen und sprechen. Wer bin ich denn? Sagt mir das erst. Und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen. Wenn nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin. Aber oh weh, schluchzte Alice plötzlich auf. Ich wünschte, Sie sehen herunter. Es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein. Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Glacé-Handschuhen des Kaninchens angezogen hatte. »Wie habe ich das nur gemacht?« dachte sie. »Ich muss wieder klein geworden sein.« Sie stand auf und ging zu dem Tisch, um sich daran zu messen, und stellte fest, dass sie jetzt ungefähr 2 Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch zusehends weiter. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, gerade noch zur rechten Zeit, um sich vor dem gänzlichen Verschwinden zu retten. »Da hab ich aber noch mal Glück gehabt«, sagte Alice sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte. »Und nun in den Garten«, und sie lief eilig zu der kleinen Tür. Aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastisch wie vorher. »Und es ist schlimmer als je«, dachte das arme Kind, »denn so klein bin ich noch nie gewesen. Nein, nie. Und ich sage, es ist zu schlimm, ist es.« Während sie diese Worte sprach, rutschte sie aus und im nächsten Augenblick, platsch, fiel sie bis ans Kinn ins Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei ins Meer gefallen. »In dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen«, sprach sie zu sich. Alice war einmal in ihrem Leben am Meer gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass man, wo immer man ans Meeresufer kommt, eine Anzahl Badekarren im Wasser findet, Kinder, die mit hölzernen Spaten im Sand graben, dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch sie merkte bald, dass sie sich in dem Tränenteich befand, den sie geweint hatte, als sie 9 Fuß hoch war. »Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint«, sagte Alice, als sie umherschwamm und versuchte, herauszugelangen. »Jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein. Aber alles ist heute so sonderbar.« In diesem Augenblick hörte sie nicht weit davon etwas in dem Teich plätschern, und sie schwamm dem Geräusch nach, um zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Walross oder ein Nilpferd sein. Dann aber besann sie sich, wie klein sie jetzt war, und merkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie hineingefallen war. »Würde es wohl etwas nützen«, dachte Alice, »diese Maus anzusprechen? Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall kostet Fragen ja nichts.« Also fing sie an. »Oh, Maus, weißt du, wie man aus diesem Teich gelangt? Ich bin von dem Umherschwimmen ganz müde. Oh, Maus!« Alice dachte, so würde man eine Maus richtig anreden. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in der lateinischen Grammatik ihres Bruders gelesen zu haben. »Eine Maus, einer Maus, einer Maus, eine Maus, oh, Maus!« Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien mit dem einen Auge zu blinzeln, aber sie sagte nichts. »Vielleicht versteht sie kein Englisch«, dachte Alice. »Es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen ist.« Denn trotz ihrer Geschichtskenntnisse hatte Alice keine ganz klaren Vorstellungen, wie lange irgendein Ereignis her sei. Sie fing also wieder an. »Où est ma chatte?« was der erste Satz in ihrem Französischbuch war. Die Maus sprang aus dem Wasser in die Höhe und schien vor Angst am ganzen Leibe zu zittern. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, sagte Alice schnell, erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt haben könnte. »Ich hatte ganz vergessen, dass Sie Katzen nicht mögen.« »Katzen nicht mögen?« schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme. »Würdest du Katzen mögen, wenn du an meiner Stelle wärst?« »Nein, wohl kaum«, sagte Alice in freundlichem Ton. »Sei nicht mehr böse darüber, und doch möchte ich dir unsere Katze Dinah zeigen. Ich glaube, du würdest Gefallen an Katzen finden, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist ein so liebes, ruhiges Tier«, sprach Alice weiter, halb zu sich selbst, wie sie so gemütlich im Teich herumschwamm. »Sie sitzt so fein beim Feuer, leckt sich die Pfoten und putzt sich das Schnäuzchen. Und sie ist eine solch famose Mäusefängerin. Oh, oh, oh, ich bitte um Verzeihung«, sagte Alice wieder. Denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus und Alice dachte, sie müsse jetzt sicherlich sehr beleidigt sein. »Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gern hast.« »Wir? Wirklich?« entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte, »als ob ich eh über so etwas sprechen würde. Unsere Familie hat von jeher Katzen verabscheut. Hässliche, gemeine Dinger, lass mich ihren Namen nicht wieder hören.« »Nein, gewiss nicht«, sagte Alice, eifrig bemüht, ein anderes Gesprächsthema zu finden. Magst du gern Hunde?« Die Maus antwortete nicht. Daher fuhr Alice eifrig fort. »Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner Wachtelhund, weißt du? Ach, mit solch krausem braunen Fell. Und er apportiert alles, was man ihm hinwirft. Und er kann aufrecht stehen, um sein Essen betteln. Und so viele Kunststücke, ich kann mich kaum an die Hälfte erinnern. Und er gehört einem Gutsverwalter, weißt du? Und er sagt, er ist so nützlich, dass er ihm 100 Pfund wert ist. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und... Oh, wie dumm«, sagte Alice reumütig. »Ich fürchte, ich hab ihr wieder wehgetan.« Denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Teich dadurch ordentlich in Bewegung. Sie rief ihr daher freundlich nach, »Liebes Mäuschen, komm wieder zurück, und wir wollen nicht mehr von Katzen und Hunden reden, wenn du sie nicht gern hast.« Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass, vor Ärger, dachte Alice, und sie sagte mit leiser, zitternder Stimme, »Komm mit mir ans Ufer, dann will ich dir meine Geschichte erzählen und dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.« Es war an der Zeit, sich aufzumachen, denn der Teich begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, das hineingefallen war. Da waren eine Ente und ein Dodo, ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an. Und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer. Drittes Kapitel: Kaukusrennen und was daraus wird. Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strand versammelte. Die Vögel mit triefend nassen Federn, die übrigen Tiere mit fest anliegendem Fell, alle durch und durch nass, schlechter Laune und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten und nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie ihr ganzes Leben gekannt hätte. Sie hatte sogar eine kleine Auseinandersetzung mit dem Papagei, der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte, »Ich bin älter als du und muss es besser wissen.« Das wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter, und da der Papagei es aber nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, die eine wichtige Person unter ihnen zu sein schien, »Setzt euch, ihr alle, und hört mir zu. Ich will euch bald trocken machen.« Alle setzten sich sogleich in einem großen Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, dass sie sich entsetzlich erkälten werde, wenn sie nicht sehr bald trocknen würde. sagte die Maus mit wichtiger Miene. Seid ihr alle so weit? Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Alles still, wenn ich bitten darf. Wilhelm der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papst unterstützt wurden, fand bald Anhänger unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Usurpation und Eroberungen gewöhnt waren. Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria. Och, gähnte der Papagei und schüttelte sich. Bitte um Verzeihung, sprach die Maus mit gerunzelter Stirn, aber sehr höflich. Haben Sie etwas gesagt? Ich nicht, erwiderte der Papagei schnell. Es kam mir so vor, sagte die Maus. Ich fahre fort. Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria, schworen ihm Treue. Und selbst Stigand, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam. Fand was? Unterbrach die Ente. »Fand es«, antwortete die Maus ziemlich aufgebracht. »Du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet.« »Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde«, sagte die Ente. »Es ist gewöhnlich ein Frosch oder ein Wurm. Die Frage ist, was fand der Erzbischof?« Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort. »Fand es ratsam, von Edgar Esseling begleitet, Wilhelm entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelm war zunächst zurückhaltend, aber die Unverschämtheit seiner Normannen, wie steht's jetzt, Liebe?« fuhr sie fort, sich an Alice wendend. »Noch ganz genauso nass«, sagte Alice schwermütig. »Es scheint mich nicht trocken zu machen.« »In dem Fall«, sagte der Dodo feierlich, indem er sich erhob, »stelle ich den Antrag, dass die Versammlung vertagt wird und zur unmittelbaren Anwendung von wirksameren Mitteln schreitet.« »Sprich deutlich«, sagte der Adler, »ich verstehe den Sinn von deinen langen Wörtern nicht und ich wette, du auch nicht.« Und der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen, und einige der anderen Vögel kicherten hörbar. »Was ich sagen wollte«, sprach der Dodo in gereiztem Ton, »war, dass das beste Mittel, uns zu trocknen, ein Kaukusrennen wäre.« »Was ist ein Kaukusrennen?«, fragte Alice. Nicht, dass ihr viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte nicht weitergeredet, als ob er eine Frage erwartete, und niemand anders schien darauf zu reagieren. »Nun«, meinte der Dodo, »die beste Art, es zu erklären, ist, es zu spielen.« »Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchtet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst zeichnete er die Bahn auf, eine Art Kreis.« »Es kommt nicht genau auf die Form an«, sagte er, und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein 1, 2, 3 los gezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel, und hörten auf, wann es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und vollständig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, »Das Rennen ist aus!« Und sie drängten sich ganz außer Atem um ihn mit der Frage, »Aber wer hat gewonnen?« Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne großes Nachdenken beantworten, und er saß lange mit einem Finger an die Stirn gelegt, die Stellung, in der ihr meistens Shakespeare in seinen Bildern seht, während die übrigen schweigend auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo. »Jeder hat gewonnen, und alle sollen einen Preis haben.« »Aber woher sollen die Preise kommen?« fragte ein ganzer Chor von Stimmen. »Versteht sich, von ihr«, sagte der Dodo mit dem Finger auf Alice zeigend. Und sogleich umringte sie die ganze Gesellschaft und alle riefen durcheinander, »Preise, Preise!« Alice wusste überhaupt nicht, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salzwasser nicht hineingedrungen und die verteilte sie als Preise. Sie reichten gerade aus, eins für jeden. Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr?« sagte die Maus. »Versteht sich«, entgegnete der Dodo ernst. »Was hast du noch in der Tasche?« fuhr er zu Alice gewandt fort. »Nur einen Fingerhut«, sagte Alice traurig. »Reiche ihn mir herüber«, versetzte der Dodo. Darauf versammelten sich wieder alle um sie, während der Dodo ihr den Fingerhut feierlich überreichte mit den Worten: »Wir bitten, Sie wollen uns gütigst mit der Annahme dieses eleganten Fingerhutes beehren.« Und als er diese kurze Rede beendet hatte, klatschten alle Beifall. Alice fand das alles höchst albern, aber die ganze Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie sich nicht zu lachen getraute. Und da ihr keine passende Antwort einfiel, verbeugte sie sich einfach und nahm den Fingerhut würdevoll in Empfang. Nun mussten zunächst die Zuckerplätzchen verzehrt werden, was nicht wenig Lärm und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nichts schmecken konnten, die kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht und alle setzten sich im Kreis herum und baten das Mäuslein, noch etwas zu erzählen. »Du hast mir deine Geschichte versprochen«, sagte Alice. »Und woher es kommt, dass du K-Punkt und H-Punkt nicht leiden kannst«, fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen. »Ach«, seufzte das Mäuslein, »ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwänzig und zu tragisch.« Dabei sah sie Alice fragend an. »Langschwänzig? Das muss wahr sein«, sagte Alice und sah nun erst mit rechter Bewunderung auf den geringelten Schwanz der Maus hinab. »Aber wieso tragisch? Was trägst du denn?« Während sie noch darüber nachsann, fing die langschwänzige Erzählung schon an, folgender Gestalt. »Philax sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus. Geh mit mir vor Gericht, dass ich dich verklage. Komm und wehr dich nicht mehr. Ich muss haben ein Verhör, denn ich habe nichts zu tun, schon 2 Tage«, sprach die Maus zum Köter. »Solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not.« »Ich bin Zeuge, ich bin Richter«, sprach er schlau und schnitt Gesichter. »Das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod.« »Du passt nicht auf«, sagte die Maus strenge zu Alice. »Woran denkst du?« »Ich bitte um Verzeihung«, sagte Alice sehr bescheiden. »Du warst bis zur 5. Biegung gekommen, glaube ich.« »Mitnichten«, sagte die Maus entschieden und sehr ärgerlich. »Nichten«, rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machte und sah sich neugierig überall um. »Oh, wo sind sie, deine Nichten? Lass mich gehen und sie herholen.« »Das werde ich schön bleiben lassen«, sagte die Maus, indem sie aufstand und fortging. »Deinen Unsinn kann ich nicht mehr mit anhören.« »Ich meine es nicht böse«, entschuldigte sich die arme Alice, »aber du bist so sehr empfindlich, du.« Das Mäuslein brummte nur als Antwort. »Bitte, komm wieder und erzähle deine Geschichte fertig«, rief Alice ihr nach, und die anderen wiederholten im Chor: »Ja, bitte!« Aber das Mäuschen schüttelte unwillig mit dem Kopf und ging schnell fort. »Wie schade, dass es nicht bleiben wollte«, seufzte der Papagei, sobald es nicht mehr zu sehen war, und eine alte Unke nutzte die Gelegenheit, zu ihrer Tochter zu sagen: »Ja, mein Kind, lass dir dies eine Lehre sein, niemals übler Laune zu sein.« »Halt den Mund, Mama«, sagte die junge Unke etwas naseweis. »Wahrhaftig, du würdest die Geduld einer Auster erschöpfen.« »Ich wünschte, ich hätte unsere Diener hier, das wünschte ich«, sagte Alice laut, ohne jemand insbesondere anzureden. »Sie würde sie bald zurückholen.« »Und wer ist Diener, wenn ich fragen darf?«, sagte der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling. »Diener ist unsere Katze, und sie ist so geschickt im Mäusefangen, ihr könnt's euch gar nicht vorstellen. Und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen sehen, ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt.« Diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte, ich muss wirklich nach Hause gehen, die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals. Und ein Kanarienvogel piepte zitternd zu seinen Kleinen, kommt fort, Kinder, es ist höchste Zeit für euch zu Bett zu gehen. Mit verschiedenen Entschuldigungen entfernten sie sich alle. Und Alice war bald ganz allein. »Hätte ich nur Dina nicht erwähnt«, sprach sie zu sich mit betrübtem Tone. »Niemand scheint sie gern zu haben, hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. Oh, meine liebe Dina, ob ich dich wohl je wiedersehen werde?« Dabei fing die arme Alice von neuem zu weinen an, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten in der Entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen.